So, ihr Lieben, heute Nacht haben wir ja ein offenes Talkradio. Das heißt, für jedes Thema, das ihr gerne mit mir bereden wollt, sind wir hier auch offen. Und ihr könnt uns erreichen unter 0130 2911 oder ihr könnt uns eben auch faxen unter 0130 11 51 22, beides kostenfrei. Und bei uns hat sich auch gemeldet der oder die Sefer 25. Ja, hallo, guten Abend, Jürgen Domian. Das ist ein der, ne? Ja, das bin ich, ja. Ja, hallo. Ich bin ein der. Und zwar habe ich einen großen Triumph in meinem Leben zu feiern. Einen großen Triumph? Ja. Ich habe geschafft, dass meine Frau endlich nach Deutschland kommen kann. Sie kommt nächste Woche Samstag und darüber freue ich mich sehr. Erzähl uns den Hintergrund. Ich bin mit 14 nach Deutschland, ohne Familie. Von wo? Von Iran. Von Iran, ja. Ja, und ich habe hier Schule besucht, mein Studium beendet. Und vor circa 2 Jahren habe ich meine Frau dann zur Verlobung bewegen können. Ich habe vorher sie zwar auch gekannt, aber erst vor 2 Jahren richtig kennengelernt. Mhm. Und wir haben seit 2 Jahren versuchen wir das hinzudeichseln, dass das auch klappt, dass sie zu mir nach Deutschland kommen kann. In der Zwischenzeit habe ich mein Studium in Physik beendet. Mhm. Und vor etwas über einem Jahr haben wir geheiratet und trotz vorheriger Zusage der Behörden in der Stadt, wo ich gerade bin, mhm, von der Ausländerbehörde und von der Botschaft in Teheran, haben wir kein Visum für sie bekommen. Mhm. Und das war ein großes Problem für uns beide. Es hat mich bis zur Verzweiflung gebracht. Ich habe genügend Probleme in meinem Leben gelöst, aber das Problem war wirklich sehr gravierend. Ja. Und ich war kurz davor, alles hinzuschmeißen, obwohl ich so viel schon geschafft habe. Ja. Eigentlich kann ich ein glücklicher Mensch sein. Aber jetzt hat sich alles zum Guten gewendet. Ja, und wie? Zwar in den letzten 2-3 Wochen, also da hatten wir wirklich alle legalen Möglichkeiten ausgeschöpft. Mhm. Wir haben Verwandte in Holland angesprochen, aus Frankreich eine Einladung bekommen, überall kamen nur Absagen. Mhm. Und dann hat mein Professor, bei dem ich meine Doktorarbeit schreibe, hat sich auch eingeschaltet. Wir haben einen Landtagsabgeordneten angesprochen, der Kontakte zu der Stadtbehörde hat. Mhm. Und der hat den Dezernatsleiter, das ist die höhere Stelle als das, mhm, Ausländeramt, mhm, darauf angesprochen. Und es kam ein Gespräch zu viert zustande, der Dezernatsleiter, der Landtagsabgeordnete und der Chef des Ausländeramts. Mhm. Und wir haben uns darauf verständigt, dass mein Professor schreibt, ich bin jetzt Physiker, Diplomphysiker, mhm, mit Bereich Teilchenphysik, mhm, Nuklearphysik, mhm, und dass es nicht günstig ist, politisch auch mich zu diesem Zeitpunkt zur Rückkehr in meine Heimat zu bewegen, mhm, und dass man das schriftlich verfassen sollte von Seiten meiner Professor, und dann stimmen sie dem Visum meiner Frau zu. Und so ist es passiert? So ist es gekommen. Und jetzt kommt sie? Jetzt kommt sie und ich bin außer mir vor Freude. wann genau ist sie da? Bitte? Wann genau ist sie hier? Samstag nächste Woche. Samstag nächste Woche. Dann musst du jetzt eine Woche noch aushalten. Eine Woche noch aushalten. Ich habe so viele Probleme schon in meinem Leben gelöst. Du kannst dir ja vorstellen. Und du hast alles jetzt hergerichtet, wahrscheinlich schon für sie. Und ihr werdet Samstag dann ein ganz großes Fest feiern, wenn sie da ist. Ja, mal gucken. Entsprechend meine finanziellen, ja, Fähigkeiten. Klar. Ja, ja. Ich bin Teilzeitlehrer. Ja. Verdiene mir nicht sehr viel Geld. Ich muss auch noch gucken, wie ich mich und sie durchs Leben durchbringen kann. Finanziell. Ja. Aber das ist alles zweitrangig. Das Wichtigste ist, dass sie erstmal hier ist. Ich gratuliere herzlich. Dankeschön. Und wünsche euch ganz viel Glück in Deutschland. Danke, danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss, Eva. Weiter geht's mit dem Andreas. Und er ist 16. Ja, hallo. Hier ist Andreas. Ja, guten Andreas. Hi. Ich wollte mich mit dir mal ganz gerne über das Thema Schrottern unterhalten. Denn ich sehe deine Sendung schon seit Ewigkeiten. Und bisher hat in der Sendung noch niemand, mhm, zum Thema Stotter angerufen. Stimmt, noch kein Mal. Ja, und das wäre ja auch mal ganz interessant. Seit 2 Jahren noch kein Mensch. Ja, das, genau, ist interessant. Du bist, wie ich höre, betroffen. Ja, ich bin Betroffener, mhm, und möchte von meinen Erfahrungen mal berichten, mhm, die ich so gemacht habe. Stotterst du immer schon? Ja, also das war mir so. Meine Mutter sagte, ich stottere seit meinem 2. Lebensjahr. Mhm. Mhm. Und vorher war das Stottern am Anfang, da war es noch nicht so stark gewesen. Mhm. Aber später, wo ich dann in die Schule kam und aufs Gymnasium, da wurde das dann immer mehr und es wurde zu einer riesengroßen Belastung für mich. Das kann ich mir vorstellen. Haben deine Eltern denn, als du kleiner warst, nicht irgendwas mit dir unternommen? Sind sie zum Psychologen gegangen oder haben irgendwas gemacht? Nee, also zum Psychologen nicht, aber ich habe ziemlich viele Sprachtherapien vorher gemacht, die mir allerdings eigentlich nicht so stark geholfen haben. Denn du lernte ich zwar in der Therapie flüssig zu sprechen, aber nach außen hin ging das überhaupt nicht, weil wir die erlernten Sachen viel zu wenig nach außen umgesetzt hatten. Nun könnte ich mir vorstellen, dass das auch eine besondere Situation für dich ist, hier jetzt so in der Öffentlichkeit zu reden. Ja. Wo man auch aufgeregt ist und ein bisschen Stress empfindet. Ja. Ist es für dich jetzt besonders schwierig zu sprechen? Oder geht es einigermaßen? Also ich hätte es mir eigentlich viel schwieriger vorgestellt. Ich habe jetzt den Fernseher ganz ausgemacht. Denn ich denke, wenn ich das dann so sehen würde, wäre ich ein bisschen aufgeregt. Kann sein, ja, stimmt, kann sein. Andreas, du sagtest anfänglich, du wolltest von deinen Erfahrungen berichten. Ja. Wie sind denn deine Erfahrungen? Du sagtest auch, dass du auf ein Gymnasium bist und auf ein Gymnasium gegangen bist oder wahrscheinlich immer noch bist. Ja, immer noch. Wie reagieren denn so die Mitschüler und die Lehrer? Ja, also früher war das mit den Mitschülern manchmal ziemlich schlimm gewesen. Ich bin von Schülern aus anderen Klassen gehänselt worden, weil sie mich nicht so richtig kannten und mich nur beurteilten wegen meinem Stottern. Und das war ziemlich schlimm gewesen. Ist das jetzt besser? Also ich habe jetzt vor einem Jahr eine stationäre Therapie gemacht und die hat mir ziemlich viel geholfen. Und jetzt ist das überhaupt nicht mehr so eigentlich. Ich hab jetzt in der Schule auch Vorträge über mein Stottern gehalten. Die Mitschüler waren auch interessiert gewesen. Und jetzt ist das kein Problem mehr. Denkst du, so zum Beispiel in der Schule, in der Klasse, darüber nach, dich zu melden, denkst du darüber nach, ach, soll ich mich jetzt melden, soll ich was sagen? Oder denkst du da gar nicht mehr nach und machst genauso mit wie alle anderen Leute auch? Also früher hatte ich mich im Unterricht nie gemeldet. Und dadurch hatte ich in den mündlichen Fächern meistens nur Vieren gehabt. Aber jetzt nach der Therapie habe ich damit eigentlich nicht mehr so viele Probleme. Ich muss dir wirklich ein Kompliment machen. Ich finde das ja sehr mutig und toll, dass du hier anrufst. Also alle Achtung. Du bist 16 Jahre alt. Ja. Da keimen mir nur auch die ersten Gelüste und Gefühle so in Richtung Mädchen und solche Geschichten. Hast du da Hemmungen Mädchen gegenüber wegen deiner Sprachbehinderung, ne? Kann man sagen? Manchmal ist das schon so, aber dann versuche ich ziemlich selbstbewusst zu sein. Du sagtest, dass du in einer stationären Behandlung warst. Ja. Hat sich dadurch das Sprechen etwas verbessert, ne? Ja, auf jeden Fall. Vor meiner Therapie war das Stottern sehr stark gewesen. Bei jedem Wort stotterte ich ganz stark und drückte dabei. Das hatte sich dann so wie eben angehört. Und in der Therapie haben wir verschiedene Stotterkontrollierungstechniken gelernt, mit denen wir leichter und lockerer stottern können. Und im zweiten Therapieteil haben wir dann auch eine Sprechtechnik gelernt, mit der wir flüssiger sprechen können. Weiß man eigentlich oder weißt du, jetzt auch auf deinen Fall bezogen, woher das kommt? Das weiß ich auch nicht ganz genau, aber ich denke mal, dass da irgendwas zu Hause schiefgelaufen ist. Meine Eltern sind auch getrennt und das könnte daher auch kommen, denke ich mir. Also man sieht da ganz klare einen psychologischen Zusammenhang. Das ist ein... Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall. Gibt es die Hoffnung? Hast du die Hoffnung, dass du irgendwann ganz normal sprechen wirst können? Nee, also diese Hoffnung habe ich nicht, weil Stottern nicht heilbar ist. Und das hat uns unser Therapeut auch direkt in der ersten Therapiewoche gesagt. Und damit habe ich mich jetzt abgefunden. Ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, dass man das unter Umständen doch therapieren kann. Doch, klar. Therapieren kann man auf jeden Fall. Aber ganz loswerden nicht. Ganz loswerden kann man nicht. Was hast du für einen beruflichen Wunsch? Was für ein Traum? Was möchtest du mal machen? Also so sicher bin ich mir da noch nicht. Ich dachte, vielleicht mal ein Sprachtherapeut oder auch ein Architekt. Architekt. Kann man denn als Sprachbehinderter Sprachtherapeut werden? Weißt du das? Hast du dich da mal erkundigt? Ja, habe ich mit meinem Therapeuten drüber gesprochen und er meinte, dass man für Sprachtherapeut ziemlich flüssig sein müsste, aber mein Sprachtherapeut ist selber Aufstotterer und er hat das eben auch gemacht. Ja. Also Andreas, wie es auch kommt, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und nochmal mein Kompliment, dass du dich getraut hast, hier anzurufen und von dir und deinen Erfahrungen zu erzählen. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss Andreas. Tschüss. 1.31 Uhr, eine kleine, ganz kleine Musikpause. Meine Lieben, unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt, 0130 2911 und die Faxnummer lautet 0130 1151 22 Talkradio, 1 Live Talkradio. Heute freies Thema, offene Themen. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Und bevor es weitergeht, gibt es jetzt mal wieder eine Domian-Postecke. Und wir fangen an mit einem Fax, das mir gerade reingereicht worden ist. Und da faxt uns Hanno aus Tübingen. Und der sagt, guten Morgen Domian, dein Outfit gefällt mir heute einfach super und damit verbinde ich auch eine Frage. Woher hast du das? Ich meine dein Hemd. Okay, ich würde auch nicht verraten, wo ich sowas kaufe, trotzdem finde ich es klasse und ich wollte das einfach nur mal sagen. Ich habe es in einem Geschäft in Köln gekauft. Wie das Geschäft heißt, sage ich euch natürlich nicht. So, dann ein Fax von Hubert. Und Hubert faxt, das Gespräch über Mauerschützen hat mir wieder gezeigt, wie subjektiv Domian an manche Themen herangeht. Dies führt dazu, dass viele Zuhörer das Vertrauen in sein Toleranzdenken verlieren. Man sollte sich schon als Moderator zu jedem Thema seine Neutralität wahren. Lieber Hubert, genau das ist nicht mein Ding und das ist auch nicht unser Ding hier in der Sendung. Hier in der Sendung kann jeder, der anruft, knallhart seine Meinung sagen und ich sage auch ganz klar meine Meinung. Dann, ihr werdet euch alle wahrscheinlich gut erinnern, hat mich letzte Woche ein anonymer Mensch aus Detmold als bisexuelle Schwuchtel beschimpft. Und darauf kam direkt ein Eilfax und auf diesem Fax steht, hallo Domian, es gibt auch Detmolder, die dich gut finden. Gruß Thomas und Sonja eben aus Detmold. Das macht mir Detmold doch jetzt gleich schon sympathischer. Dann ein ernstes Fax von Andreas aus 05731 und der Andreas schreibt, hallo Jürgen, du musst mir unbedingt helfen. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin dein allergrößter Fan, aber ich habe heute etwas ganz furchtbar Schreckliches gehört. Mein Freund hat mir heute Morgen erzählt, dass du krank bist, um genauer zu sein, HIV-positiv. Stimmt das? Er meinte, er hätte das irgendwo gelesen. Lieber Andreas, dieses entspricht absolut nicht der Wahrheit. Ich bin Gott sei Dank nicht HIV-positiv. Ich weiß nicht, wer sowas erzählt und ich weiß auch nicht, wo man sowas lesen kann. Also absolute Entwarnung. Dann ein Brief von Heidrun aus Siegen. Hallo Domian. Deine Meinung zum Thema Castor kann ich nicht teilen. Du hattest ja gesagt, dass dir das alles allmählich zu hysterisch wird. Ich finde, die Atomkraft ist eine mörderische Technologie und deshalb muss man sich dagegen wehren. Die Alternative kann aber auch nicht Kohle heißen. Leider haben es unsere Politiker bisher versäumt, in wirkliche alternative Energien zu investieren. Beispiel die Solartechnik. Das ist neben den Atomkraftwerken der zweite ganz große Skandal, finde ich. Das finde ich auch, Heidrun, und ich denke, so sehr weit liegen wir da gar nicht auseinander in unserer Auffassung. Und eine Karte noch. Eine Karte, auf der zu lesen steht, lieber Domian, erstmal zu mir. Ich bin 19 Jahre alt, 1,89 Meter groß und heiße Andreas. Ich finde die Talkshow-Briefe so toll in deiner Postecke. Daher von mir auch ein paar Fragen an dich. Frage Nummer 1, wie bist du zum WDR gekommen? Als Kabelträger während meines Studiums. Würdest du gerne mal in die Fußstapfen von Harald Schmidt treten? Nein, auf keinen Fall, weil ich das gar nicht kann oder könnte, weil ich kein Entertainer bin. Was ist oder wer ist deine Traumfrau? Das kann ich nur so typmäßig beantworten und ich hoffe, dass du sie noch kennst. Das ist die junge Sophia Loren. Die junge Sophia Loren, da könnte ich dahin schmelzen. Aus alten Filmen kennst du die vielleicht auch. Dann hast du eigentlich ein Haustier? Nein, ich habe kein Haustier. Und die letzte Frage, was nervt dich im Fernsehen? Ja, was nervt mich im Fernsehen? Im Fernsehen nervt mich, wenn zum Beispiel die Kollegin Ruge, Nina Ruge, in ihrer neuen Sendung am Ende immer sagt, alles wird gut. So, und jetzt geht's weiter mit Lucia. Mein Regisseur, der Roland Lohr, schreibt mir in den Computer und dein Traumtyp, mein Traumtyp. Ja, das ist immer noch Maske, das ist immer noch eine Maske, muss ich gestehen. Lucia, 19 Jahre, hallo. Hallo. Ja, du hast mich angerufen. Ja. Warum? Also, ich habe einen Freund. Das ist toll. Ja, das ist wunderbar. Ich kenne ihn schon seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren? Ja. Eine Jugendliebe. Hä? Eine ganz frühe Jugendliebe. Ja, so kann man es nennen. Allerdings bin ich erst seit einem Jahr mit ihm zusammen. Aha. Erzähl uns Näheres. Ja, also, ich habe am Mittwoch erfahren, dass ich seine Traumfrau bin. Da sind wir ja ganz nah dran. Ich wusste gar nicht, dass du das jetzt so sagen würdest, wo wir gerade bei Traumfrau und Traummann sind. Also er hat das zu dir gesagt? Nein, das habe ich von seinem besten Freund erfahren. Aha, wie das? Das hat er mir erzählt, nachdem wir miteinander geschlafen hatten. Wie, der beste Freund und du? Ja. Jetzt wird's aber kompliziert. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Also es gibt einen besten Freund von deinem Freund. Ja, und das ist zufälligerweise auch mein bester Freund. Ja, und ihr beide habt jetzt miteinander geschlafen und du bist also deinem Freund fremdgegangen. Ja. Und daraufhin hat dieser Mann, mit dem du fremdgegangen bist, euer bester Freund, dir erzählt, dass du die Traumfrau für deinen Freund bist. Ganz genau. Ist das so? Ja, da lachen wir nicht so gerne, ne? Das ist ja doch hart dann, das zu hören, nachdem man gerade fremdgegangen ist, oder? Ja, ich denke mal, der hat mir das eigentlich nur gesagt, weil er kommt sich halt auch ziemlich scheiße vor, so, und... Wie ist das denn überhaupt passiert? Also, eigentlich saßen wir zu dritt wunderbar und waren am Reden und auf einmal ist uns beiden eingefallen, also meinem besten Freund und mir, wir könnten ja Wodka trinken machen. Naja, und dann ging es dann darum, wer trinkt dann mehr und irgendwie waren wir dann auch ziemlich zu und irgendwie weiß ich noch, dass da irgendwas schief gelaufen ist. Das haben wir dann von einem anderen Freund dann noch wunderbar halt klein erzählt gekriegt. Also ihr saßt zu dritt, aber dein Freund war nicht dabei? Nein. Mhm. Und du kannst dich gar nicht mehr genau erinnern, was da abgegangen ist? Ja, ich weiß irgendwie, ich kann mich nur auf Bruchstückhaft erinnern irgendwie. Mhm. Also habt ihr euch so derbe zugesoffen? Ja, also, ja, so kann man es Muss man dann schon so formulieren. Ja. Und dann, ihr habt euch dann im Suff, habt ihr miteinander gepennt? Ja. So, und danach, wie habt ihr euch dann gefühlt danach, als ihr das kapiert habt? Ja, also ich bin dann irgendwie am nächsten Morgen aufgewacht und hab dann erstmal gar nichts gerallt und bin dann ins Wohnzimmer gekommen und durfte mir erstmal fragende Blicke angucken, so nach dem Motto, habe ich das geträumt oder war das wahr? Und ich so, ich glaube, das war dann doch wahr und naja, also... Aber du bist nicht in ihn verliebt? Nein. Nein, und er in dich auch nicht? Nein. Und es ist euch beiden grauselig peinlich? Ja, es geht einfach darum, es geht ums Prinzip und er ist nun mal sein bester Freund und ich meine, stell mir vor, du wirst die Freundin deines besten Freundes vögeln. Also dein Freund weiß es noch nicht, höre ich daraus. Ja, weil, also der ist am Wochenende zu dem gefahren, also jetzt heute. Und ich war halt gestern bei dem und habe ihm das aber nicht gesagt, weil irgendwie konnte ich nicht, weil eigentlich wollte ich ihm das auch nicht sagen. Wir hatten uns eigentlich darauf geeinigt, dass er es halt nicht erfährt. Aber? Naja, irgendwie, also der, mein bester Freund, also der wollte ihm das irgendwie doch sagen, weil die kennen sich auch schon seit Ewigkeiten. Und wird er es tun? Bitte? Wird er es tun? Ja, eben, das ist mein Problem. Ich schätze, er wird es tun. Wir haben uns zwar darauf geeinigt, dass er es nicht tut, aber... Also, ich finde diesen Fall gar nicht so ganz dramatisch, Lucia. Ach so. Ja, weißt du warum? Warum? Weil ich fände es viel, viel schlimmer und auch schwieriger für dich und deinen besten Freund, wenn ihr das im nüchternen Zustand gemacht hättet. Aber ihr wart beide so sturzetrunken. Da kann man wirklich sagen, dass das nun passiert ist aufgrund des sehr, sehr hohen Alkoholeinflusses. Ist zwar natürlich schlimm und traurig und verletzlich für ihn auch, für deinen Freund, aber ich finde, das ist auch verzeihbar. Und wenn er das so gesagt bekommt und die genauen Umstände auch erklärt bekommt und er dich wirklich liebt und dein Freund, also dein bester Freund, das auch noch, du, was flüsterst du? Meine Freundin hat mir was gesagt. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, dass ich dir sagen soll, dass er morgen dann doch noch was liebt mit uns beiden. Und da waren wir zwei nüchtern. Ah. Also das ist irgendwie so doch so ein bisschen schwieriger. Ja, das ist natürlich schwer. Das hast du jetzt gerade ganz geschickt verschwiegen, ne? Ja, was heißt geschickt verschwiegen? Also ich meine, es war halt nicht auf den Alkohol bezogen, weil ich würde sagen, es wäre auch sonst passiert. So, und jetzt fährt also dein bester Freund zu deinem Freund und wird es ihm sagen, jetzt am Wochenende. Ja. So sieht's aus. Ja, ich weiß nicht, ob er fährt. Ich weiß es eben nicht. Vielleicht solltet ihr euch erstmal miteinander absprechen, dass ihr beide, wenn einer die Wahrheit auf den Tisch legt, dass der andere das auch dann weiß, dass man vielleicht gemeinsam dann die Wahrheit sagt. Ja, das haben wir uns eigentlich auch so gedacht und das wollten wir eigentlich gestern noch tun, aber irgendwie ist mein bester Freund dann doch nicht aufgetaucht. Dann ruf ihn doch an. Er hat kein Telefon. Ja, er ist nämlich gerade umgezogen. Also. Ja. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Also wenn ihr beide das irgendwie nicht aushalten könnt, dann hilft da wahrscheinlich nur der Sprung ins eiskalte Wasser, ne? Und dein bester Freund scheint das ja auch nicht so ertragen zu können, da zu schweigen. Ja. Wahrheit, raus damit und entschuldigen und erklären. Und wenn dir viel an dem Jungen gelegen ist, dann tu alles für ihn, um es wieder gut zu machen. Ja, das ist ja gerade mein Problem. Ich weiß ja gar nicht, ob ich es gut machen will. Aha, gut, das ist dann noch wieder ein ganz anderes Thema. Da musst du drüber nachdenken, ob du ihn noch liebst. Ja. Ne? Meine Liebe, da sind viele Leute, die warten. Kein Problem, viel Glück. Will ich nicht aufhalten. Viel Glück, tschüss. Ciao. Ciao. Michael, 26 Jahre. Hallo. Hallo? Michael, ja? Michael. Ja. Hallo Domian. Hi. Mensch, ich finde es toll, dass ich mit dir mal schnacken kann. Ja. Du, und zwar habe ich ein Problem. Ich war vor längerer Zeit bei einem ehemaligen Kollegen übers Wochenende. Und ich sag mal so, ich bin ein Typ, ich stehe nur auf Frauen, grundsätzlich. Und er hatte auch eine Freundin bis vor kurzem, mit ihr war er längere Zeit zusammen und ich habe ihn immer besucht. Wir hatten längere Zeit Kontakt, ist schon seit längerem, so als Kumpels. Und da haben wir zusammen was getrunken, wie immer, wie das auch ganz gerne mal tue. Ich finde es auch nicht schlimm daran. Und auf einmal fing er dann an und wollte mit mir jetzt irgendwie da was anfangen. So, und aus heiterem Himmel? Ja, und ich kann sowas auf den Ton nicht ab. Ich sag mal, mir sträuben sich alle Nackenhaare. Und ich wollte eigentlich bei ihm auf dem Sofa pennen, hat mir eine Decke mitgenommen, so eine Steppdecke. Ja, genau. Schwieriges Wort. Ja. Ey, und Und dann hat er sich da eben halt in sein Bett gelegt und meinte, Mensch, es fing an, dass er anfing, meine Beine zu berühren und meine Schenkel und sagte, ich hätte schiefe Schenkel und sowas kann ich überhaupt nicht ab, sowas. Mhm. Zumindest nicht von einem Mann. Ja, wie hast du da reagiert? Abweisend? Nee, noch nicht mal. Das war das Problem. Ich habe so getan, als hätte ich gar nichts gemerkt. Mhm. Als würde ich nichts merken. Mhm. So. Mhm. Wie gesagt, desinteressiert. Ja. Und habe ich mich neben ihm ins Bett gelegt und dann fing er dann aber an und... neben ihn ins Bett? Ja. Doch. Ja, dann, weil, gut, ich war auch ziemlich breit und... Warum nicht auf die Couch? Ja, weiß ich auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also da war auch Alkohol im Spiel? Ja, klar. Ja, und dann? Wir haben ganz gut dann getrunken und fing er an und wollte mir unbedingt einblasen, nicht? Mhm. Und dann hat er es auch versucht, aber ich kann so etwas nicht. Mhm. Und das klappt dann bei mir auch nicht. Mhm. Ich weiß nicht, das geht einfach nicht. Kann man verstehen, ja. Und zumindest beim Mann nicht, wie gesagt. Ja. Und und dann sagte er dann irgendwie später dann so, ja, nach dem Motto, einmal blasen habe ich bei dir noch gut. Nach dem Motto, also ich müsste ihm noch einmal einen... Mhm. Mhm. Wie ist es denn ausgegangen, letztendlich, diese Nacht? Also letztendlich ist es ausgegangen, es war irgendwann 3 Uhr oder 4 Uhr morgens, oder es kann auch 6 Uhr gewesen sein, ich weiß auch nicht mehr genau. Mhm. Und wir haben bis irgendwann mittags gepennt, waren wir beide voll im Schlaf. Mhm. Und ich habe mich dann so, ich weiß nicht, muss ganz ehrlich sagen, so unangenehm und so dreckig gefühlt, so weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, so matschig und ich habe gedacht, Mensch, Michael, was hast du da gemacht, wie könntest du nur da und... Wie ist das ausgegangen dann? Ja, im Endeffekt, er hat versucht, mir anzublasen und er meinte dann zu mir, ja, einen habe ich bei dir noch gut. Okay, dann, soweit waren wir schon mal. Du bist dann morgens irgendwann aufgewacht und dann? Ja, und dann war im Prinzip das Thema total vergessen, Und so als wäre nie was gewesen. Und dann so seid ihr auseinandergegangen auch? Ja, er hat mich dann nach Hause gebracht halt und sind wir im Prinzip auseinandergegangen. Mhm. Und ich habe gesagt, er sagt, ja, wir telefonieren zusammen, okay, da ist kein Thema. Hast du dich sehr von ihm bedrängt gefühlt? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ne? Klar. Mhm. Ja, er fragt auch nochmal, wie fand das Wochenende? Mhm. War das nicht schön? Ich sag, ja, war ganz nett. Und ja. Weil ich hatte es an ihm auf den Alkohol bezogen. Eigentlich ist der Typ für dich gegessen, oder? Ja, mehr oder weniger. Er ist ein Franz Kerl, sag ich mal. Ja, aber ich finde es schon eine krasse Geschichte, wenn er, obwohl er merkt, dass du nicht auf schwule Sachen stehst, dich da so anbaggert und dich da so massiv angeht, wäre ich tierisch stinkig. Sicherlich war ich irgendwo auch, aber ich habe mir andererseits gedacht, er war ja auch alkoholisiert. Okay, dann wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, im nüchternen Zustand nochmal über den Vorfall zu reden und dann zu sehen, wie man diesen Kontakt und die Freundschaft weiterführt. Vielleicht sagt er jetzt ja auch irgendwas dazu und renkt es damit wieder ein, kann ja sein. Also auf Deutsch, ich werde ihm wahrscheinlich mal sagen, von wegen, Freundschaft ist okay, aber mehr auch nicht. Ja, so musst du sagen, wenn das so dein Ding ist, dann musst du ihm das so klar sagen. Und wenn er sich nicht drauf einlässt, dann war's das halt mit euch beiden. Ja. Michael! Ich fand's nur toll, das einfach mal loszuwerden. Ja, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss, Umia. Alexander. Hallo? Ja, 23 Jahre. Ja, hallo Domian. Hallo. Also erstmal muss ich deinem Vorredner, also dem Stotterer, ein großes Kompliment aussprechen. Mhm. Ich finde super, dass er bei dir angerufen hat, weil er macht damit bestimmt auch anderen Leuten Mut irgendwie. Das denke ich auch, ja. Um sich in der Öffentlichkeit mal zu zeigen. Ja. Und das ist eigentlich auch mein Thema, wenn man mal das Ganze ein bisschen weiterfasst. Mhm. Bei mir geht es um Krebs. Mhm. Und zwar habe ich Krebs. Entdeckt worden ist 1987. Da hatte ich einen Gehirntumor in der Pinealis-Loge. Moment, 87? Das ist 10 Jahre her, da warst du 13? Ja. Mhm. Ja, da ist er das erste Mal operiert worden dann. Eine sehr heikle Operation. Ins Krankenhaus und so, als Kind praktisch. Erste Mal operiert worden. Und da musste ich dann natürlich auch über Tod und solche Geschichten nachdenken. Mhm. Und bin, wie ich immer sage, also mit 14 reingekommen und mit 24 wieder rausgekommen zum Krankenhaus. Mhm. Und dann waren alle Freunde weg, die ich so hatte vorher. Und das ist eigentlich das Thema. Es geht mir gar nicht so um den Krebs. So, also ich habe immer noch Krebs, das kam auch noch 2 Operationen nach. So, und die dritte steht irgendwann mal an, so jetzt vielleicht irgendwann. Welche Beschwerden und Symptome hast du derzeit? Also ich bin 80% schwerbehindert dadurch. Mhm. Ich habe das Augenlicht auf dem rechten Auge verloren. Mhm. Ich habe manchmal Probleme beim Gehen, das heißt, dass mein rechtes Bein taub ist. Mhm. Und ich habe ständig Kopfschmerzen, so solche Dinge. Und eine weitere Operation, das ist auch eine Kopfoperation. Ja, ja, Gehirn. Eine Gehirn. Mhm. Ja, also es ist ein Tumor, der war halb gut und halb bösartig. Das heißt, die können ihn zwar operieren, aber er wächst immer wieder nach. Mhm. So, im Moment stagniert er. Wächst ziemlich langsam, das heißt, ich habe noch ein paar Jahre Zeit, vielleicht aber auch nicht. Mhm. So, also es kann innerhalb der nächsten 2 Jahre sein, es kann nächstes Jahr sein, es kann aber auch sein, dass ich 10 Jahre Ruhe habe. Mhm. So. Du hast danach, nach der damaligen ersten Operation, alle Freunde verloren. Ja. Hast du mittlerweile Freunde wieder gewonnen? Ja, wenige sehr ausgewählte, sag ich mal. Und das ist eigentlich auch das eigentliche Thema. Also es geht mir eigentlich darum, das Bewusstsein in den Köpfen der Leute zu schaffen, was die normalen Medien eigentlich nicht machen. Mhm. Weil Krebs ist nicht gleich tot. Ja. So, und Leute, die Krebs haben, sind immer noch, haben sich bestimmt ein bisschen geändert, wenn sie denn das Ganze verarbeitet haben irgendwie, aber sind immer noch dieselben Leute, die sie vorher auch mal waren. Mhm. Und sind jetzt nicht irgendwie was ganz Abgedrehtes oder was ganz Krankes oder wollen von etwas behandelt werden. Alexander, gegen welches Hauptvorurteil möchtest du dich denn hauptsächlich wenden? Es geht gar nicht unbedingt um Vorurteile. Es geht einfach darum, dass ich das Gefühl hatte und zum Teil heute auch noch habe, ohne jetzt was gegen AIDS sagen zu wollen oder sowas, aber wir Leute, die Krebs haben und damit offensiv an die Öffentlichkeit gehen, weil ich mache da kein Hehl draus. Die werden ausgestoßen. Ja, also mit denen können die Leute, wissen die Leute nicht mehr umzugehen. Im Prinzip geht es dir oder ich sage jetzt mal euch darum, ich interpretiere das jetzt mal so, dass genau so eine Solidarität stattfinden sollte, wie das die AIDS-Kranken einfordern. Ja, einfach normal damit umgehen. Nur oder normal umgehen. Auf die Leute zugehen und fragen, ja, wie war es denn? Also es sind ganz krasse Leute, Dinge gelaufen. Ich kann dir mal so einen Rückblick geben. Also erstmal die ganze Clique war weg, ganz klar. So, irgendwie, das war eine große Clique. Dann sind solche Dinge gelaufen, wie jetzt liefen Gerüchte hier bei uns rum, dass ich AIDS hätte, dass ich schon tot bin. Es war eine Todesanzeige in der Zeitung von Leuten gemacht worden, die keine Ahnung hatten, sondern einfach nur gehört hatten, der hat Krebs, der ist im Krankenhaus, also ist auch tot. So, meine Mutter hat Beileidsbezeugungen gekriegt und ähnliche Dinge mehr. Und ganz krasse Teile, so wie, ja, dass sie auf mich zugekommen sind. Wenn ich hatte so zwischen der ersten Operation so ein Wochenende zu Hause, wo ich mich dann halt nochmal von meinen Angehörigen verabschieden konnte, auf Deutsch gesagt, weil die Ärzte mir sehr wenig Chancen eingerechnet hatten, dass ich das überstehe. Und dann waren so krasse Teile wie, ja, wer kriegt denn eine Anlage, wer kriegt denn eine Stereoanlage zum Beispiel. So. Und ähnliche Dinge mehr. Und weil die Leute zu wenig darüber wissen. Ja, und wenn sie jemanden haben in ihrer Umgebung, der damit offensiv umgeht, dann sollen sie ihn doch gefälligst fragen und sich nicht irgendwelche eigenen Geschichten zurecht basteln. Also dein Wunsch ist auch, dass die Leute auf dich zugehen. Ja, sicher. Und dein Wunsch ist auch, dass die Leute fragen, wenn sie unwissend sind oder wenn da irgendwelche Wissenslücken sind, was auch die Krankheit angeht. Du willst auch gefragt werden, ist das okay? Ja? Und letztendlich willst du, dass man ganz normal mit dir umgeht. Ja, ja. Und genau das Gegenteil erreichen die Medien. Ja, wenn ich jetzt solche, ich sage jetzt keine Namen, aber wenn ich so diese ganzen Talkshows irgendwie zum Beispiel mir angucke im Fernsehen, dann geht es entweder immer darum, diese armen Kinder oder diese arme Familie, die braucht jetzt finanzielle Unterstützung wegen dieses Krebsfalles. So. Oder ja, so und so und so ist es gelaufen und dann war er tot und keiner konnte was machen. Es wird aber nie das Gegenteil gezeigt, weil ich habe durch meine Krankheit eine Menge gelernt, sag ich mal. Also ich bin dadurch natürlich erwachsener geworden, musste über Dinge nachdenken, wo die anderen nicht drüber nachgedacht haben. Was ist das Wichtigste für dich, was du gelernt hast aus der Krankheit heraus? Ja, kann ich schlecht beurteilen, weil ich denke, ich meine, ich habe es nur als Kind gekriegt schon. Und ich denke, diese ganze Krankheit hat mich geprägt, so von Anfang an halt. Was jetzt aus mir geworden ist, nach sehr, sehr viel Ärger und so, ich mache viele soziale Geschichten zum Beispiel. Ich arbeite ehrenamtlich bei der AIDS-Hilfe, so, ich mache viel für Obdachlose und so solche Geschichten. Ja, ich glaube, dass ich dazu eine andere Einstellung zum Beispiel hätte. So, wenn ich das jetzt nicht so am eigenen Leibe, sage ich mal, gemerkt hätte. Irgendwie. Und diese ganze Krankheit, ich ja, ich bin durch diese Krankheit halt das geworden, was ich jetzt bin. Mhm. Von daher kann ich halt nicht sagen, was vorher gewesen wäre. Mhm. Ist klar. So, ja. Ja. Und einfach, dass die Leute ein bisschen Verständnis aufbringen. So, ich habe zum Beispiel meine Schule geschmissen. Mhm. So 1989 habe ich dann meine Schule geschmissen, weil ich keinen Sinn mehr drin gesehen habe. Mhm. Ja, die Ärzte haben mir gesagt, ja, sie haben sowieso nur eine Lebenserwartung von 30, 35 Jahre, weil Leute, die im Gehirn operiert sind, haben auch dieselbe Lebenserwartung wie geistig Behinderte. Mhm. Und die ist nicht so hoch. Mhm. Und da hatte ich keinen Bock mehr auf Schule. Dann habe ich, ne, lass es, ist egal. So. Und dann gingen halt solche Geschichten hier rum, wie ich lebe nur in einem ganz kleinen Ort. So Sozialschmarotzer und Dauerarbeitsloser und so solche Geschichten, aber ohne zu wissen, was eigentlich dahinter steckt. Klar, ja. Oder was dahinter steht. So, und jetzt habe ich mich halt gefragt, jetzt habe ich eine Umschulung gemacht, jetzt bin ich Bürokaufmann geworden, kriege jetzt auch eine Anstellung. Mhm. Aber diese Dinge, die laufen dir immer noch hinterher. Alexander, ich hoffe, dass wir im Rahmen unserer kleinen Sendung einen ganz kleinen Beitrag durch dieses Gespräch dazu beigetragen haben, deinem Anliegen vielleicht näher zu kommen. Ja, ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke dir. Viel Kraft und viel Glück. Ja, kein Problem. Tschüss. Es gibt wirklich einfach Dinge, die auch durch solche Dinge also positiver werden als vorher. Ja, das glaube ich, ja. Eins möchte ich noch gerne sagen, ganz kurz noch. Wenn so 60-, 70-Jährige sagen, du hast noch nichts erlebt in deinem Leben, so jemanden wie mir, die aber aus ihrem Erlebten nichts gezogen haben, ja, dann haben Leute wie ich da mehr draus gemacht. Ja. Wenn sie was draus gemacht haben aus dem Erlebten. Als die ganzen Leute, die Krieg erlebt haben, aber heute immer noch genauso stumpf denken. Alexander, alles Gute. Ja, alles Tschüss. Klar. Danke dir. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich noch die Anna. Hallo, Domian. 59. Ja. Guten Morgen. Morgen, Domian. Schick ist dein Hemd. Schick, das gefällt mir, wenn du das so sagst. Ganz toll. Nein, ich hatte noch eine ganz tolle Geschichte und die wollte ich gestern Abend. Ich bin aber nicht durchgekommen. Gestern hatten wir ja das Thema Autogeschichten. Ja, genau. Es ist eine Autogeschichte mit dem Käfer. Mit dem Käfer? Ja, ja, genau. Den Käfer haben wir gestern gar nicht besprochen. Ja. Ich als alter Käferfahrer. Und war das 1958. Ja. Und das war in Süddeutschland in der französischen Besatzungszone. Mhm. Ich hatte da einen ganz tollen Freund mit ganz tollem Käfer. Und wir sind dann abends immer so rumgefahren, so durch die Dörfer und so. Und dann haben wir uns dann irgendwo so an den Waldrand gestellt. Und dann haben wir uns dann so ein bisschen gekuschelt und so. Und dann haben wir uns dann auch eines Abends so an den Waldrand gestellt. Auf der einen Seite war so eine Bretterwand. Mhm. Und auf der anderen Seite fing der Wald an. Mhm. Dann waren wir gerade so schön beim Kuscheln. Mhm. Da kommt ein Scheinwerfer rein ins Auto. Und klopft jemand an die Scheibe. Allee, allee! Zwei Männer, bewaffnet bis an die Zähne. Zwei französische Militärsoldaten. Oh weia. Wir mussten aussteigen. Wie weit wart ihr denn am Kuscheln? Wie weit wart ihr schon vor? Ja, gerade mitten dabei. Gerade mitten dabei, richtig voll dabei. Richtig voll dabei. Und dann riss er die Tür auf und dann musste mein Freund aussteigen. Ich musste auch raus. Er hatte keine Hose an. Ach du je. Gut, ich hatte noch einen Rock an, aber er hatte keine Hose an. Aha. Und dann mussten wir die Hände über den Kopf nehmen. Aha. Dann wollten sie die Ausweispapiere sehen. Und wir haben zittert. Ich habe gezittert, ich wusste gar nicht vor lauter zittern wie. Und ich fand meinen Ausweis nicht. Und er fand seinen Ausweis nicht. Und dann haben die uns auf Französisch da voll gelabert, was wir nicht verstanden haben. Aber die hatten doch kapiert, was da abgegangen war, ne? Ja, das war denen egal. Das war denen egal, so sind das die Franzosen gewesen. Das war denen gewesen. Egal. Ja, schließlich hatten wir dann unsere Ausweise. Und dann haben sie uns, also wir haben gesagt, wir sollen da weggehen, wir sollen da wegfahren, das sei alles hier noch Kasernengebiet und wir hätten da nichts verloren. Und dann seid ihr abgehauen. Dann sind wir auch abgehauen. Und dann ist dein Freund, dein Begleiter, ohne Hose ausgestiegen. Ja, musste ja. Das ist ja auch ein sehr schönes Bild. Wir haben ja gar keine Möglichkeit gelassen. Ich musste mich ja auch erst da hinten aus diesem Rücksitz da durchwurschteln. Das waren noch keine Liegesitze. Ich wollte gerade fragen, im alten Käfer war das, glaube ich, nicht sehr bequem, ne? Nein, das war nicht sehr bequem. Aber der Käfer, der war damals günstig, der kostete 800 Mark. Ja, ja. Und da nimmt man das gerne in Kauf, wenn es nicht so ganz bequem ist. Aber mein Freund, der verdiente ja auch die dicke Kohle. Der hatte 250 im Monat. Ja, das war viel Geld. Das war damals viel Geld. Anna, die Sendung ist zu Ende. Ja. Ich freue mich, dass du die Käfergeschichte noch losgeworden bist. Ja, ich hätte es gerne gestern Abend getan. Aber jetzt ist es auch wunderbar. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss, Anna. Ja, tschüss. Bleib so weiter. Danke, tschüss. So, Freunde, das war's für diese Woche von 1 Live Domian. Mein Team, und ich sage herzlichen Dank an Gerald Baas, an Hartmut Krause, Roland Lohr, Alexander Hack, Katrin Heckmann, Tom Bildhauer, Elke Puls, Peter Ofsjanowski und Annette Bastian. Und die Themen nächste Woche, Dienstag auf Mittwoch, heißt das Thema Die Lust am Bösen. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wenn der Postmann zweimal klingelt. Und was sich dahinter verbirgt, das verrate ich euch nächste Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis Montagnacht. Bye bye, bis dahin.